Ein weiteres, häufig berichtetes und sorgfältig untersuchtes Phänomen ist die Fernheilung. Bei der Mind Science Foundation in San Antonio, Texas, hat man hunderte von Experimenten durchgeführt, bei denen eine Person den Ruhe- oder Erregungszustand einer zweiten Person in einem anderen Raum zu beeinflussen versucht. Es zeigte sich ganz deutlich, dass der physiologische, emotionale Zustand eines Menschen durch die bloße Intention eines anderen beeinflusst werden kann. Dann gibt es auch noch das Phänomen der Heilung durch Gruppengebete, ebenfalls unter verschiedensten Umständen eindeutig demonstriert. So untersuchte der Kardiologe Randolph Bird an die 400 Patienten, die Herzinfarkte erlitten hatten. Er teilte sie in zwei Gruppen ein. Beide Gruppen wurden medizinisch nach dem neuesten Stand der Wissenschaft versorgt. Für eine der beiden Gruppen wurde jedoch zusätzlich noch gebetet. Diese Gruppe machte so viel raschere gesundheitliche Fortschritte als die andere, dass jedes Pharmaunternehmen schnellstens zugegriffen hätte, wenn es sich denn um einen Stoff gehandelt hätte. Fernheilung wäre auch eines der vor dem Hintergrund der anderen Geschichte erklärbaren Phänomene, aber die Schulwissenschaft hat ihr keine Beachtung geschenkt oder von Hokuspokus geredet, denn in der alten Geschichte ist für dergleichen kein Platz. Jetzt möchte ich, dass du dir kurz noch einmal den dritten Brief ansiehst, die Geschichte, mit der du aufgewachsen bist. Und jetzt halten wir die andere Geschichte dagegen. Wir leben in einer zutiefst guten Welt, die ganz und gar durchdrungen ist von Fühlen, Zuwendung und Gewahrsein. Wir leben in einem Raum von unermesslicher Ausdehnung und Tiefe. Dieser Raum, in seiner Tiefe und in den Oberflächen, die wir sehen, hören und riechen, besteht aus Fühlen, Energie, Gewahrsein. Wir und alles, was wir sehen, schmecken und berühren, sind Teil dieses Raums. Er ist in unserem Körper, in unserem Geist. Oder besser, wir sind in diesem Raum. Wir sind wie Hologramme, die sich in diesem Raum bilden. Wir können uns dieser lebendigen Welt erfreuen, die Freude fühlen, dass wir in diesen lebendigen Raum hineinspringen können, und sei es nur für einen Augenblick. Die Freude, dass wir um sein Vorhandensein hier und jetzt wissen und uns darauf verlassen können, dass wir aufatmen und ganz beruhigt sein können. Die Freude, dass wir in diesem Raum sind, einem Raum voller Fühlen, Lebendigkeit, Gewahrsein. Dies zu fühlen, das ist es, was wir wollen und auch können. Wir können uns geborgen fühlen, denn dieser gute, freundliche, uns ohne Wenn und Aber zugewandte Raum erfüllt uns selbst ganz und gar. Und über diesen gütigen Raum sind wir mit allem anderen zutiefst verbunden. In diesem Raum geschieht alles spielerisch und mit Leichtigkeit, denn hier gibt es keinen großen Planer, der uns von einem nur ihm vorbehaltenen Himmel aus beherrscht und manipuliert. Die Welt des Energie-Gewahrsein-Fühlens ist ein ganz und gar spontanes, kreatives Spiel. Und wenn wir das wissen, müssen wir nicht mehr ständig nach allem greifen, uns an jedes kleine Ding klammern. Wir lassen die kleinen Dinge zu uns kommen und antworten ihnen, ganz so wie Kinder spontan in der Sonne spielen und dann bei plötzlichem Regen irgendwo unterkriechen. Aber viele Menschen leiden, weil sie nicht sehen, dass sie im lebendigen Raum spielen können. Sie fühlen sich als tote Klumpen, festsitzend in einer toten, leeren Welt. Da ist eine große Trauer. Es ist auch unsere eigene Trauer, denn auch wir leiden, wenn wir vergessen, dass wir lebendiger Raum sind. Und das vergessen wir oft, also leiden wir auch oft. Unsere Freude kann diese Trauer nie vergessen. Ein erwachtes Herz bedeutet also immer beides, Freude und Trauer. Wenn unsere Herzwahrnehmung offen ist, dann ist die Trauer anderer unsere eigene, und wir können sie nicht übersehen oder vergessen. Wir müssen den anderen helfen zu spielen. Das ist vielleicht das beste Ziel im Leben, den lebendigen Raum fühlen lernen und dort spielen und dann andere mitbringen, damit auch sie dort spielen können. Durch Herzwahrnehmung sehen, fühlen wir unsere Verbundenheit mit allem, was so spielerisch im Raum entsteht und uns begegnet. Mit dem Herzen sehen, mit dem Herzen hören, mit dem Herzen riechen, mit dem Herzen schmecken, mit dem Herzen berühren und mit dem Herzen fühlen. So verbinden wir uns mit anderen im Gewebe des Fühlens, das durch uns hindurchläuft und sich weit hinein in den Raum erstreckt.